Nach der massiven öffentlichen Kritik an der misslungenen Mollat-Anzeige von Sixt versucht der Autovermieter jetzt den Rückwärtsgang einzulegen. Dass Sixt mit einem Bild von Gustl Mollat und der Aussage, wenn hier jemand verrückt ist, dann Sixt mit seinen Preisen wirbt, das hat viele Menschen außerhalb und natürlich auch innerhalb des Internets empört. Martina Schulte aus dem Webshow-Team. Für alle, die das nicht ganz genau verfolgt haben, hilf uns nochmal kurz auf die Sprünge. Worum geht's? Ja, der Autovermieter Sixt ist ja in der Vergangenheit schon oft durch Werbekampagnen aufgefallen, die manche Menschen als gewagt bezeichnen oder, wie der Fokus gerade so schön schreibt, als frech. Andere finden das wiederum total geschmacklos. Sixt selber formuliert ja seine Werbestrategie so, die sagen, Sixt steht seit jeher für eine provokante und polarisierende Werbung, die aktuelle Sachverhalte in satirischer Form aufgreift. Das Kalkül dahinter erklärt uns das Blog Marketing Guide so. Nicht immer seien die Anzeigen von Sixt politisch korrekt, wie man so schön sagt, aber das dürfte Sixt relativ egal sein, denn auch wenn das Image der Marke damit nicht unbedingt sympathischer werde, so sei man doch in den Köpfen der Leute und sie, es hat funktioniert. Wir reden ja auch hier gerade mal wieder darüber. Ja. Mit der Mollat-Anzeige ist jetzt der Autovermieter nach Meinung vieler doch einen Schritt zu weit gegangen. Die Anzeige, die war ja unter anderem auch in der Süddeutschen Zeitung erschienen und ich habe die hier nochmal mitgebracht. Also man sieht ihn, offenbar ist das irgendein Bild, was von ihm gemacht wurde, entweder vor Gericht, wo er als Kopf freigestellt ist und eben einfarbiger Hintergrund, das Sixt-Logo drauf und dann eben dieser Spruch, wenn hier jemand verrückt ist, dann der Sixt mit seinen Preisen, ne, und nicht. Und es ist noch, sieht so aus, als ob es ein Zitat, weil drunter steht Gustl Mollat und die Anführungszeichen. Also mir fallen dann viele Probleme ein, wenn ich diese Anzeige sehe. Was ist so das Hauptproblem, wenn man sich das anguckt? Ich glaube, das, was du gerade erwähnt hast mit den Anführungszeichen, das ist auf jeden Fall so ein Problem, weil dadurch, dass dieses Zitat in diese Anführungsstriche gesetzt ist, sieht es natürlich aus, als würde es sich um ein Zitat von Mollat handeln. Mhm. Der wusste natürlich von dieser ganzen Aktion nichts und sein Anwalt reagierte auch dementsprechend empört und hat eben auch presserechtliche Schritte gegen den Autovermieter angekündigt. Vor allen Dingen die Verwendung des Begriffs verrückt findet er problematisch, eben weil es ja auch suggeriert, dass es ein Zitat von Mollat ist. Und dass er überhaupt auf der Anzeige angebildet ist, das wissen wir beide. Recht am eigenen Bild. Genau. Kann man aber als Person der Zeitgeschichte, ne, da kann man halt nichts dagegen sagen. Mollat ist, wenn auch sicher nicht ganz freiwillig, eine Person der Zeitgeschichte und unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Unternehmen in der Tat eben auch ohne Erlaubnis eine Person der aktuellen Zeitgeschichte in einer satirischen Auseinandersetzung für seine Werbezwecke nutzen. Das erklärt uns hier auch nochmal Medienanwalt Christian Solmecke auf seinem Blog. Immerhin hat Sixt Mollat nach den ersten Prozessen eine Art Honorar für seine unfreiwillige Mitarbeit angeboten. Protesten meinst du wahrscheinlich nicht, Prozesse hast du gerade gesagt. Habe ich gesagt, ja, Proteste. Du bist, vielen du hast Dank. Gesagt Prozesse, du bist schon Schritt, wer nein, weiß, nein, nein, du bist schon Proteste, Schritt weiter. Proteste. Wenn wir über Proteste reden, kann ich mir auch gut vorstellen, dass, sagen wir mal, Facebook und die anderen sozialen Medien jetzt nicht unbedingt so positiv darauf reagiert haben. Na, ich glaube, die Posts da haben halt vor allen Dingen jetzt auch dazu beigetragen, dass Sixt so ein bisschen zurückrudern musste. Es waren mehrere hundert Menschen, die auf der Facebook-Seite ihrem Unmut Luft gemacht haben. Also ekelhaft, das war so ein Wort, was ich da oft gelesen habe. Solche Anzeigen seien keine Satire, sondern geschmacklos. Einer schreibt hier so lange Schande auf die Agentur und jede Zeitung, die sowas druckt. Es wurde über die supi-kreativen Agenturspacken geschimpft, die solche Kampagnen verbrechen. Und es wurde auch gedroht, in meinem Familienumfeld wird nie wieder ein Sixt-Fahrzeug gemietet werden. Verbreitet im Netz wurde auch die Aktion des Fotografen Guido Karp. Der hat so eine Fotokollage in Sixt-Manier zusammengebastelt. Die zeigt neben Mollat, also neben der Anzeige, die Unternehmenseignerin Regine Sixt. Und das Zitat darunter lautet, wenn hier jemand offensichtlich den Verstand verloren hat, dann die Familie Sixt mit ihren geschmacklosen Anzeigen. Also das volle Shitstorm-Programm. Ja, also ich finde, dieser Begriff wird ja schon immer ziemlich inflationär benutzt. Ein Sturm oder Orkan war es jetzt sicher nicht, aber schon ein starker Wind. Und der hat bei Sixt auch sicher dafür gesorgt, dass sie da nochmal drüber nachgedacht haben. Die haben jetzt die Anzeige zurückgezogen. Und der Firmenchef Erich Sixt, der hat sich, so ist in einem weiteren Facebook-Post zu lesen, in einem persönlichen Brief bei Mollat auch entschuldigt. Weiß man, was er schreibt? Nee, das wissen wir nicht. Der Brief wurde nicht veröffentlicht, aber auf der Facebook-Seite steht, dass dieser Brief eben geschrieben wurde. Und da steht eben auch nochmal, dass Sixt für provokante, polarisierende Werbung steht, die aktuelle Sachverhalte in satirischer Form aufgreift. Grundsatz dabei sei jedoch, dass die Betroffenen nicht in ihren persönlichen Gefühlen verletzt oder herabgewürdigt würden. Diesem Grundsatz sei die jetzige Mollat-Reklame nicht gerecht geworden und deswegen werde sie jetzt eben auch nicht mehr weiterverbreitet. Sind die Leute denn damit zufrieden? Ja, also 150 Leute haben den Brief bisher geliked. Das sind jetzt nicht so wahnsinnig viele. Andere meinen, das sei nicht genug. Einer schreibt hier, Leute, das war nicht nur schlecht und unbedacht, das war menschenunwürdig. Weder Honorar noch ein Entschuldigungsbrief wird helfen. Das Vertrauen in die Strahl- und Innovationskraft der Marke Sixt ist massiv beschädigt. Und nicht nur Sixt ist so ein kleines bisschen beschädigt, auch die Süddeutsche kämpft gerade mit Leserunmut, denn es war ja eine Zeitung, die sich sehr für Mollart eingesetzt hat und ausgerechnet dort ist halt eben diese Anzeige veröffentlicht worden. Und die haben jetzt eben auch eine Erklärung auf süddeutsche.de veröffentlicht. Da heißt es halt, nicht wenige der Leserinnen und Leser, die in unserer Zeitung über den Fall Mollart ausgiebig informiert wurden, sind der Meinung, die Redaktion hätte den Abdruck dieser Anzeige verhindern sollen und müssen. Dazu ist zu sagen, in der Süddeutschen Zeitung sind das Anzeigengeschäft und die Redaktion strikt getrennt. Die Veröffentlichung dieser Anzeige bedeutet daher nicht, dass sich die Redaktion diese Art von Werbung oder diesen Humor zu eigen mache. Das heißt, was lernen wir aus der ganzen Nummer? Ja, also ich finde, wenn man das jetzt so fürs Web betrachtet, also finde ich schon, dass man immer wieder feststellt, dass viele Agenturen, in diesem Fall ist es Jung von Matt, eine Agentur, die oft im Netz ja auch verspottet wird. Also viele Agenturen haben irgendwie immer noch nicht das richtige Fingerspitzengefühl für Werbung, auch im Social-Media-Zeitalter entwickelt. So eine provokante Werbung, die geht halt nochmal ganz anders nach hinten los, ne? Wenn heute auf einer Facebook-Seite jeder halt auch alles Mögliche posten kann. Das heißt, die Provokation hat zwar funktioniert, die Marke ist im Kopf vieler Leute angekommen. Wir reden jetzt auch drüber, aber es ist eben auch ein Schaden entstanden. Und viele Konkurrenzagenturen freuen sich. Also die Agentur Rapper, die twittert hier zum Beispiel so ein bisschen besserwisserisch, Werbung darf provozieren, aber nicht verletzen. Nicht jede Publicity ist gute Publicity. Haben sie, glaube ich, recht. Also haben viele, viele Marken erkannt. Auch Benetton zum Beispiel, hier der Erfinder der Schocker-Werbung in den 80ern, 90ern. Auch die sind mittlerweile zu freundlichen, moderaten Anzeigenstrategien zurückgekehrt, weil solche sehr, sehr provokanten Sachen können halt eben auch nach hinten losgehen. Ne? In diesem Fall ist das möglicherweise so. Die Sixt-Werbekampagne. Martina Schulte in der Webschau über die Reaktionen, die im Web sind und die ganzen Links, die du gerade genannt hast, dafür schon mal vielen Dank. Hast du nochmal bei uns ins Netz gestellt, dradiowissen.de.